Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Marco Fehr. Oh, DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marco Fair. dia, Oxalá. Oxalá que guia. Oxalá. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marco Fehr.

auch mal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Skip in this good time. And I'm in. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marco Fair.